Ja, vielen Dank. Ist es vom Sound okay so? Ja, okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön heute Abend hier. Ich freue mich auch sehr auf die Diskussion hinterher. Ich habe den Vortrag genannt: Ästhetisierung der Politik, Politisierung der Kunst, Ästhetik und Politik im Spätkapitalismus. Wir werden gleich noch sehen, dass es sozusagen ein sehr großer, es wurde ja auch gerade von David angedeutet, ein sehr großer Bogen ist, den ich da aufspanne. Das heißt, wir müssen damit leben, dass gewissermaßen mit den Lücken, die bei einer so großen historischen These sozusagen im Raum schwingen, müssen wir und mit den unvermeidlichen Lücken und Löchern einer solchen Erzählung leben. Da können wir uns ja nachher noch drüber unterhalten. Das Ganze hat drei Teile. Ich komme jetzt zum ersten Teil. Die These, die diesem Vortrag zugrunde liegt, lautet, dass das Ästhetische grundsätzlich zwischen Affirmation und Kritik schwankt. Also sozusagen dieses Schillern ist meines Erachtens konstitutiv für diesen ganzen Komplex. Und es schillert oder schwankt das Ästhetische zwischen nämlich auf der einen Seite einer gesellschaftlich eher affirmativen Lehre eines zweckfreien Bereichs freier Erfahrung, der möglicherweise relativ oder teilweise unbeschadet als Reich des Scheins inmitten einer beschädigten, die einzelnen vereinseitigenden und zurichtenden Lebensweise existiert innerhalb der kapitalistischen Lohnarbeitsgesellschaft. Also das wäre der klassische Kanon der Ästhetik sozusagen. Wir haben da einen Gegenbereich, der ist sozusagen eskapistisch, kompensatorisch. Ein Außen zu den übrigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Man könnte sagen, das ist die konventionelle ästhetische Lehre. Und auf der anderen Seite haben wir eine gesellschaftlich etwas mehr kritische, teilweise emphatisch utopische Idee oder Lehre von Ästhetik, nämlich als dem Vorschein einer befreiten Gesellschaft, nämlich befreit von eben den bisher noch existierenden Zurichtungen menschlicher Erfahrungs- und Verhaltensweisen. Also das ist sozusagen, das sind die beiden Komplexe, die immer wieder ineinander sozusagen verschwimmen im Grunde genommen, wenn wir uns sozusagen ideengeschichtlich und theoretisch diesem Phänomen nähern. Und man wird diese Ambivalenz und dieses Schillern, also diesen Grundwiderspruch nicht los. Jeder Versuch, diesen Widerspruch zu überwinden, produziert entweder eine schlechte Ästhetisierung der Politik, also eine Entpolitisierung der Politik, im Sinne, man könnte sagen, einen Verrat des demokratischen Wahrheits- und Gerechtigkeitsversprechens oder eine schlechte Politisierung der Kunst, also eine Entästhetisierung und Entautonomisierung von Kunst und ästhetischer Erfahrung, also einen Verrat ihres emphatischen Wahrheitsgehalts und Glücksversprechens. Um den Komplex von Politik und Ästhetik aufzuhellen, müssen wir meines Erachtens zwei moderne Widersprüche in ein Verhältnis setzen. Erstens, der Widerspruch zwischen dem Prinzip von Freiheit und Gleichheit im Staat, wie er in sämtlichen demokratischen Verfassungen niedergelegt ist, auf der einen Seite, der Realität von Unfreiheit und Ungleichheit in Ökonomie und Gesellschaft dort, also das ist sozusagen das Spannungsverhältnis, was die gesellschaftliche Entwicklung betrifft. Auf der einen anderen Seite der Widerspruch zwischen der Idee ästhetischer Interesselosigkeit oder Funktionslosigkeit hier, also dem ästhetischen Emanzipationsversprechen, und der Realität allgemeiner gesellschaftlicher Instrumentalisierung, Funktionalisierung und Vereinseitigung dort. Die Geschichte und die Gegenwart der modernen kapitalistischen Gesellschaft sind in Bezug auf beide Widersprüche durch ein konstitutives Zurückbleiben der Realität hinter den normativen historischen Ansprüchen gekennzeichnet. Das ist vielleicht das, was man heute als kapitalistischen Realismus bezeichnen würde oder was viele so bezeichnet haben. Das heißt, irgendwann fangen immer mehr Leute an, diese Versprechungen oder diese sozusagen großen Erzählungen oder Erwartungen normativen Ansprüche fallen zu lassen. Die Frage lautet also, was passiert, wenn im Spätkapitalismus insbesondere oder auch, aber auch insbesondere auf Seiten progressiver Intellektueller nicht mehr richtig geglaubt wird an die Emanzipationsversprechen der Moderne, was gleichbedeutend damit ist, dass nicht mehr richtig an ihnen, das heißt an ihrer Verwirklichung, gearbeitet wird. Meine Hypothese lautet, dass daraus, nämlich aus dem mangelnden Glauben und aus der mangelnden Arbeit daran, zwei der wichtigsten Strömungen der zeitgenössischen Kultur entstehen und immer wieder neu entstehen, also daraus gespeist werden, könnte man sagen, die sich einander entsprechen. Auf der einen Seite ein linker Populismus, der das radikaldemokratische Emanzipationsversprechen eben populistisch von den rechtsstaatlichen Verfahren kollektiver Normensetzung im Begriff demokratischer Selbstgesetzgebung ablöst, zugunsten der primär expressiven Werte von Protest und Widerstand. Und wie der rechte Populismus und Faschismus mit einer Ästhetisierung der Politik arbeitet, Ausdruck statt Recht. Also linker Populismus auf der einen Seite und Politisierung der Kunst auf der anderen Seite, welche die emphatische Logik von Autonomie und Funktionslosigkeit im Begriff ästhetische Erfahrung, welcher eben nur latent gesellschaftskritisch ist, in seinem Verhalten und in seiner Form, ablöst zugunsten manifest kritischer politischer Stellungnahmen und Bezugnahmen zu aktuellen gesellschaftlichen Problemen und Krisen. In diesem Rahmen nehmen die Künste ihr ästhetisches Erfahrungspotenzial zurück und übernehmen eine diskursive gesellschaftliche Servicefunktion. So würde ich sozusagen diesen gegenwärtigen Komplex beschreiben, also als Teil einer Serviceleistung für die bürgerliche Öffentlichkeit. Um die Bedeutung dieses Vorgangs zu verstehen, die ich im dritten Teil dieses Vortrags noch etwas genauer ausloten möchte, müssen wir zunächst einen kurzen, sehr roughen Rückblick auf die Geschichte bzw. Theoriegeschichte der Ästhetik in der modernen Gesellschaft werfen als Hintergrund. Das ist jetzt der zweite Teil, wo ich einige, natürlich nicht alle, sondern einige kurze Urszenen oder Axiome oder Stationen dieser begrifflichen Situation beleuchten möchte. Die erste Etappe ist sozusagen die klassischen radikalen Aufklärungslehren bei Kant und Schiller. Man könnte sagen, der liberale Flügel der Aufklärung und der radikale Flügel der Aufklärung, wo dasjenige geboren wird, was wir heute als sozusagen das ästhetische Urteil begreifen. Was vielleicht in Kants Begriff ein ästhetisches Urteil ist, eben ein Wohlgefallen ohne alles Interesse, also dieser berühmte Topos interesseloses Wohlgefallen, philosophisch vielleicht oder ästhetiktheoretisch am besten auf den Begriff gebracht wurde. Und damit, seitdem wird im Grunde genommen ein radikales Postulat der Autonomie ästhetischer Erfahrung als genuin eigener Bereich von Wirklichkeitserfahrung postuliert, der von allen anderen möglichen Wirklichkeitsbereichen normativ abgegrenzt wird. Wichtig ist für diese ästhetische Lehre, was bei Kant von Anfang an klar ist, dass es eben nicht unbedingt, und dadurch unterscheidet sie sich von ganz vielen anderen Ästhetiken, auch bis zuletzt Adorno, dass es eben eher eine Rezeptions- als eine Produktionsästhetik ist, heißt sich eher damit beschäftigt, wie nehmen wir ästhetische Gebilde wahr, als mit der Frage, wie werden sie produziert. Das heißt, da wird eher davon ausgegangen, die gibt es eben einfach irgendwie, die liegen da quasi rum und wir können uns in unseren ästhetischen Verhaltensweisen auf diese Dinge beziehen. Also eine fundamental andere Lehre als jetzt sehr viele andere moderne Ästhetiken, die eher Künstlertheorien sind gewissermaßen und nicht Betrachterinnen, Rezipientinnen-Theorien. Wichtig ist die Konfiguration dessen, was man dann, das sind dann die ganzen Metaphern, die damals geboren werden, Zweckfreiheit ohne Zweck, Autonomie, Interesselosigkeit, also lauter Typen von Negationen dessen, was sonst in der Gesellschaft sozusagen normal ist. Ich will erstmal wissen, was dabei rausspringt, ich will wissen, was kann ich damit machen, was kann ich damit verdienen, wen kann ich damit beeindrucken und so weiter. Das heißt, die Aussparung, es wird sozusagen eine Art Hohlraum dort konfiguriert. Und wichtig ist, in dem Komplex, in diesem Begriff Interesselosigkeit, dass es eine Negation oder Abstraktion von sozialen, moralischen, politischen, ökonomischen und anderen Interessen ist, welche zum einen Meinungen und moralische Positionen zum Ausdruck bringen, zum anderen konkrete soziokulturelle Identitäten und soziale Positionen darstellen, mit denen die Gesellschaft die Einzelnen identifiziert bzw. diese sich selbst. Das heißt, alle möglichen denkbaren Interessen, die ich als Individuum haben könnte und alle möglichen denkbaren Identitäten und sozialen Positionen, die ich einnehmen könnte im gesellschaftlichen Gewebe, werden sozusagen strukturell durch diesen Komplex negiert, abstrahiert sozusagen, zurückgehalten, könnte man sagen, oder zurückgedrängt. Das ist sehr wichtig für den gesamten Komplex der zeitgenössischen Debatten natürlich um Identitätspolitik, weil da etwas vollkommen anderes passiert und man eigentlich zurück hinter diese Errungenschaft geht. Und das, was dann sehr stark bei Schiller sozusagen dann nochmal begrifflich weitergetrieben wird gegenüber über Kant hinaus, ist dann der ganze Komplex dessen, was nicht nur zweckfrei ist, sondern Spiel. Das heißt, da wird dann eine Bewegung, nicht nur ein Beobachtungsstil, sondern sozusagen eine Art Aktivitätsmodus, nämlich das Spielerische generiert. Das heißt, es gibt das Postulat, da gibt es freies, sowohl sinnliche wie geistige Erfahrungen, die ich machen kann, die wiederum nicht identisch sind, die nicht daraus entspringen, wo ich sonst so stehe in der Gesellschaft, was ich für Aufgaben habe, was ich für einen Beruf habe, was ich für Interessen habe. Das heißt, die gewissermaßen idealtypisch sozusagen erfunden werden, die gewissermaßen einfach postuliert werden, die nicht ableitbar sind aus meinen sonstigen sozialen Determinationen, Rollen und Identitäten in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und in der gesellschaftlichen Statusordnung. Das heißt, das ist ein Idealtypus im Grunde genommen. Die Frage, was in der Realität davon realisiert ist, ist ja immer die andere Frage. Aber wichtig ist gewissermaßen dieser Idealtypus, der da behauptet wird. Das heißt, gegen die gesellschaftlichen Schwerkräfte, gegen die Rollenzuschreibung, gegen die ganzen Funktionen wird eine andere mögliche Realität behauptet. Und die schildert gewissermaßen eben auch wiederum zwischen einer natürlich irrsinnigen Behauptung, weil wann wird so etwas jemals realisiert? Wer kann sich das leisten? Wer hat dafür die Mittel? Und so weiter. Fallen uns tausende von Beispielen ein. Aber auf der anderen, und insofern könnte man sagen, hat es den affirmativen Zug des Bürgerlichen, und auf der anderen Seite ist es eben kritisch, weil da natürlich drinsteckt, jede und jeder sollte zu so einem Typ von Erfahrung eigentlich in der Lage sein. Der Unterschied jetzt zwischen Schiller und Kant liegt auf einer bestimmten Ebene darin, dass Schiller kritisiert im Gegensatz zu Kant, vor allem zu Kants Geschichtsphilosophie, wo es um die Dialektik von Einzelnen und Gattungen geht, kritisiert, dass die Fortschritte der menschlichen Gattung keinen Fortschritten der Individuen in Bezug auf ihre sinnlichen und geistigen Potenziale entsprechen. Und er kritisiert das eben anhand eines normativen Kriteriums der freien und umfassenden Entwicklung der Individuen. Das sind dann alles Wendungen, die uns bei Karl Marx sozusagen bei seinen unbeholfenen Versuchen zu beschreiben, was Kommunismus sein könnte, immer wieder begegnen. Die freie Entwicklung eines oder einer jeden als Bedingung der freien Entwicklung eines oder einer jeden anderen. Und das sind sozusagen die frühen Formen, dass man sich fragt, naja, da gibt es natürlich ganz tolle Fortschritte der Produktivkräfte und möglicherweise auch sogar irgendwann mal der Demokratie. Aber was springt dabei raus, sozusagen für die Erfahrungspotenziale der Einzelnen? Möglicherweise ist das keine Win-Win-Situation. Ich zitiere ganz kurz aus den Briefen über die ästhetische Erziehung. Bei uns äußern sich die Gemütskräfte auch in der Erfahrung so getrennt und wir sehen nicht bloß einzelne Subjekte, sondern ganze Klassen nur einen Teil ihrer Anlagen entfalten, während dass die übrigen, wie bei verkrüppelten Gewächsen, kaum mit matter Spur angedeutet sind. Woher wohl dieses nachteilige Verhältnis der Individuen bei allem Vorteil der Gattung? Also da könnte man sagen, idealtypisch könnte man da die Liberale und den Liberalen, den linken Flügel der Aufklärung unterscheiden. Dass Kant es sozusagen lakonisch feststellt in der Geschichtsphilosophie, naja, da haben wir irgendwie ein Problem, eigentlich springt für die Einzelnen gar nichts raus bei all den Fortschritten, aber so ist es eben, das ist der Antagonismus der Kräfte und irgendwie wird es doch besser, während sozusagen Autoren und Autoren wie Schiller eben davon ausgehen, naja, das ist natürlich ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Das war noch gar kein Fortschritt, das sind dann auch die Argumente, die Adorno benutzt in seiner Geschichtsphilosophie. Und dadurch kommt jetzt bei Schiller eben diese kritische Variante, da kommt diese ganze Apologie dessen her, was er dann ästhetischen Staat nennt, den es neben dem politischen Staat der Rechte und dem ethischen Staat der Pflichten geben müsse oder gibt, wie er postuliert, wo eben den Menschen, wie er sagt, die Fesseln aller Verhältnisse abgenommen sind und woraus dann ein anderer eigenständiger Typ von Geselligkeit und Austausch gegründet wird. Und auch da bleibt natürlich klar, ist es jetzt so eine gemütliche bürgerliche Geschichte, die neben den anderen gesellschaftlichen weiter existierenden Ausbeutungs- und Unrechtsverhältnissen existiert, oder ist es eine, die sich tendenziell vielleicht eher kritisch an die Stelle oder stattdessen entwickeln könnte. Wichtig ist aber, dass sozusagen für diesen Argumentationstyp eben die Souveränität des Scheins behauptet wird. Und Schiller drückt sich ja so aus, dass das, was wir da machen in diesem Komplex, dieser Typus von Erfahrung, darf keinen Anspruch auf Realität erheben, wie er sich ausdrückt. Das heißt, wir dürfen das nicht anfangen zu begründen, indem wir sagen, naja, wir beschreiben das jetzt so, diese künstlerische Form oder diese literarische, weil wir da irgendwas damit sagen wollen, was da draußen sozusagen in der Realität, indem wir da irgendwas positiv abbilden wollen oder so, ja, oder auf etwas referieren wollen und es dadurch legitimieren. Es darf aber auch keinen Beistand sozusagen der Realität sozusagen postuliert werden. Also dass mir da sozusagen irgendeiner hilft und mir diese Last oder die Aufgabe abnimmt, ein eigenes ästhetisches Objekt und einen Erfahrungstyp zu generieren. Also das wäre die erste Urszene, die immer wieder aufgeführt wird unter verschiedenen historischen sozusagen Varianten. Das ist deswegen wichtig, weil man sich ja immer fragen kann, wozu gibt es den Kanon, was macht man mit dem Kanon? Und dahinter steckt natürlich meine Hypothese, dass ich behaupte, es gibt bestimmte Urszenen, die immer wieder neu reinszeniert werden und wir müssen gewissermaßen uns eben fragen, wie werden die, welche Spielerinnen und Spieler führen die in welchem historischen Moment, warum und mit welchen Rollen aus, auf. Eine zweite Urszene ist im Grunde genommen der ganze Komplex des sozusagen frühen Modernismus, vielleicht Ende, zweite Hälfte 19., zweite Hälfte, erste Hälfte 20. Jahrhunderts, wo man sagen kann, das ist etwas, womit sich zum Beispiel in der Philosophie Jacques Rancière beschäftigt hat, aber sehr viele andere. Im Grunde genommen sowohl in der bildenden Kunst als auch in anderen künstlerischen Formen gibt es etwas, was Rancière den Ruhm des Beliebigen genannt hat. Das heißt, man geht im Grunde genommen noch einen Schritt weiter als in dieser klassisch aufklärerischen Urszene und sagt, naja, was die Künste jetzt eigentlich anfangen zu entwickeln, ist im Grunde genommen eine sehr starke Form der Negation sämtlicher Hierarchien, die letztlich doch noch eingeschrieben waren in den ganzen ästhetischen Kanon. Und jetzt geraten plötzlich Dinge, Objekte und Subjekte ins Fadenkreuz der ästhetischen Aufmerksamkeit, die vorher als unwürdig galten. Das heißt, und das gipfelt dann natürlich daran, dass man sagt, jedes beliebige Objekt und jedes beliebige Subjekt sind Aktanten, wie man vielleicht neumodisch sagen würde, Akteure, Medien von ästhetischer Erfahrung und nicht mehr nur die ursprünglich Geadelten. Dazu passt dann das Ready-Made in der Kunst von Marcel Duchamp, wo der Unterschied zwischen Kunst machen und Kunst beurteilen zerstört wird. Das heißt, es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen Kunst herstellen und Kunst beurteilen. Das ist eine Frage sozusagen der Konstruktion und der ästhetischen Wahrnehmung, wie ich eine solche Behauptung aufstellen, zirkulieren und ästhetisch plausibel machen kann. Was ist ein ästhetisch faszinierendes Objekt? Und damit sozusagen ist eine ästhetische Revolution im Modernismus verbunden, dass eben Literatur, Kunst, Fotografie und Film ab einem bestimmten historischen Moment oder für einen bestimmten historischen Moment lang, weil das dann ja auch wieder aufhört, wie alle diese Urszenen, geraten sie dann wieder in Vergessenheit, beschäftigen sich mit dem, mit sozusagen diesem Typ von dem Ruhm des Beliebigen, könnte man sagen, und benutzen eigentlich eine Technik der Verfremdung oder der Nicht-Identität, in dem sozusagen etwas als etwas anderes erscheint, also ein und dasselbe Objekt, ein und dasselbe Subjekt, ist eigentlich bedeutungslos, gewöhnlich, banal, alltäglich, aber es wird sozusagen in diesem Komplex als etwas anderes zur Erscheinung gebracht. Ich zitiere kurz von Rancière: Von den großen Ereignissen und Persönlichkeiten überzugehen, zum Leben der anonymen Individuen, der Symptome einer Epoche, einer Gesellschaft oder einer Kultur, in den winzigen Details des Alltagslebens zu entdecken. Schön wird das Alltägliche als Spur des Wahren, wenn man das Alltägliche aus seiner Selbstverständlichkeit herausreißt und zu einer Hieroglyphe, zu einer mythologischen oder phantasmagorischen Figur macht. Darin ist ganz stark noch das Moment von Schiller aufgehoben, man fängt an zu spielen mit Realitätsfragmenten. Ja, das heißt, es gibt sozusagen eine Suspendierung der normalen Realitätsordnung. Wir nehmen sozusagen Fragmente und Splitter heraus und lernen damit zu spielen. Und das ist sozusagen medienunspezifisch, tritt mehr oder weniger zeitgleich in fast allen künstlerischen oder kulturellen Formen und Medien auf. Und Emanzipatorisch ist die Logik der Nicht-Identität, die da drin steckt, zum Beispiel in den surrealistischen Technologien der Verfremdung oder der Montage. Nämlich weder die Dinge noch die Menschen sind das, was sie eigentlich sind. Das heißt, durch einen bestimmten Platz oder Rolle in der gesellschaftlichen Klassen- oder Funktionsordnung definiert, sondern immer auch der Möglichkeit etwas ganz anderes. Das heißt, ich würde sagen, bei all diesen Urszenen, bei all diesen Argumentationstypen geht es um das, was jetzt ich mit Adorno als Utopie der Nicht-Identität bezeichnen würde, dass etwas als etwas anderes, als es normalerweise eben in der Ordnung, in der wir leben, normalerweise erscheint. Das wäre sozusagen der Komplex dessen, was man da einen ästhetischen Staat mit Schiller nennen könnte. Das sind sozusagen die für die normative Konstruktion der Hintergrundannahmen, mit denen wir heute hantieren, glaube ich, zwei wesentliche Urszenen. Jetzt kommt die dritte Urszene, wo wir jetzt zu dem Komplex Politisierung der Kunst und Ästhetisierung der Politik kommen. Natürlich geht es um den Kunstwerkaufsatz von Walter Benjamin, wo es zu einer, zumindest ansatzweise in seiner Argumentation, zu einer fatalen Vertauschung kommt. Und zwar ist das Ganze ja in den mittleren 30er Jahren geschrieben, nämlich nach dem Scheitern der ersten Deutschen Republik. Mit diesen ganzen Versprechungen, die da eingeschrieben waren, allgemeines Wahlrecht, Sozialversicherungssysteme, gewerkschaftliche Koalitionsfreiheit und allgemeine Presse- und Versammlungsfreiheit, also alles das, was dann danach natürlich eben abgeschafft wurde in den 30er Jahren. Ich zitiere diese wesentliche Passage nochmal kurz aus der dritten Fassung des Kunstwerkaufsatzes. Die zunehmende Proletarisierung der heutigen Menschen und die zunehmende Formierung von Massen sind zwei Seiten ein und desselben Geschehens. Der Faschismus versucht, die neu entstandenen proletarisierten Massen zu organisieren, ohne die Eigentumsverhältnisse, auf deren Beseitigung sie hindrängen, anzutasten. Er sieht sein Heil darin, sie zu ihrem Ausdruck, beileibe nicht zu ihrem Recht, kommen zu lassen. Die Massen haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Der Faschismus sucht ihnen einen Ausdruck in deren Konservierung zu geben. Der Faschismus läuft folgerecht auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. Und kurz weiter dann, so steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst. In dieser Passage stecken sozusagen zwei ganz wesentliche, sozusagen das wäre die dritte Urszene, wesentliche begriffliche Deutungen, zeitdiagnostische Deutungen eines Schlüsselproblems drin. Und die entscheidende Formel für das, was er Ästhetisierung der Politik bezeichnet hat, ist eben Ausdruck statt Recht. Also der Faschismus sieht sein Heil darin, sie, also die Massen, zu ihrem Ausdruck, beileibe nicht zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ausdruck statt Recht ist sozusagen die magische Formel der Entpolitisierung der Politik par excellence. Also und zwar des Faschismus wie generell aller Populismen, und zwar der Rechten ebenso wie der Linken. Das ist sozusagen die Schlüsselform, die Schlüsselformation, mit der man optiert oder hantiert, wenn man sich sozusagen populistischer Mechanismen bedient. Das heißt nämlich, das Leiden und die Unzufriedenheit der Menschen wird dann nicht mehr so sehr mit einem neuen politischen Projekt, also neuen Rechtsetzungen, nämlich neuen Normen im Gegensatz zum gesellschaftlichen Sein beantwortet, um jetzt die Formel meiner Doktormutter Ingeborg Maus zu benutzen, sondern eher mit einem expressiven, ästhetisierten Politikstil der Bewirtschaftung von Affekten. Das ist sozusagen der wesentliche Punkt. Populismus bewirtschaftet die Affekte der Leute so in ihrem Sein, nämlich wie sie sich fühlen, das heißt, wie sie sind und als was sie sind und nicht als die, die sie im Gegensatz zum jetzt herrschenden Sein verändert, zum Beispiel durch neue Rechtsetzungen einmal werden könnten. Wofür sozusagen die Ästhetik und ihre Form des Spielens mit Identitäten sozusagen Übungsformationen darstellen. Also der Populismus bewirtschaftet die Affekte der Leute so, wie sie sind. Damit ist nicht mehr eine mögliche, bessere, emanzipierte Zukunft, in der es allen besser gehen könnte, der Referenzrahmen, sondern tendenziell eine idealisierte, bessere Vergangenheit, wo die Einzelnen noch eher an ihrem Platz waren, eingeordnet in eine bestimmte soziale Identität, wo jedem scheinbar der Respekt zukam, der seiner oder ihrer Klasse und sozialen Stellung entsprach, einschließlich vor allem dem Respekt vor den sogenannten hart arbeitenden Leuten, welches natürlich schon immer die magische Formel aller Populismen einschließlich der sozialdemokratischen und linkspopulistischen gewesen ist. Also die hart arbeitenden Leute tauchten ja sozusagen überall in diesem Komplex auf, egal ob bei Sarah Wagenknecht oder bei französischen Populisten oder anderen Faschisten aller Art. Das ist sozusagen letztlich die Kernbotschaft, also die Festnagelung auf vergangenes Leiden. Ja, also das, was ich habe entbehren müssen, sozusagen mein Opfer, soll sozusagen zum Ausdruck gebracht werden. Soll nicht abgeschafft werden, sondern soll sozusagen zum Ausdruck gebracht werden. Ich soll nicht mein Recht bekommen, dass sich das also ändert, sondern es soll artikuliert werden. Das heißt, hier geht es dann eher um die Kultivierung von Ressentiments, nämlich also nicht darum, dass es allen möglicherweise mal besser geht, sondern dass es den anderen nicht besser geht als mir. Walter Benjamin wiederum, der das sozusagen kritisch beleuchtet in diesem Aufsatz, zieht in Bezug auf seine Ästhetiktheorie allerdings tendenziell den fatalen Fehlschluss einer bloßen Umkehr. Das heißt, es gibt eine real existierende Ästhetisierung der Politik und ich schließe daraus, deswegen muss der Kommunismus darauf mit der Politisierung der Kunst antworten. Also Politisierung der Kunst anstatt Ästhetisierung der Politik. Mit dem Resultat, dass tendenziell die Kunst und der Bereich ästhetischer Erfahrungen mit politischen Funktionen befrachtet wird, das heißt immer mehr in die öffentlichen Diskurs- und Kommunikationszusammenhänge hineingezogen wird. Darin ist die Tendenz angelegt, die heute in den Lehren postautonomer Kunst, wie in dem neuen Buch von Wolfgang Ulrich, oder postkonzeptueller Kunst, der englische Theoretiker Peter Osborne, zeitgenössischer Kunst zum Ausdruck kommt. Das heißt, das Zeitgenössische als solches, also die Krisen, die Medien, die gesellschaftlichen Themen und Probleme sollen zum Ausdruck gebracht werden und tendenziell fusionieren mit den anderen Medien der Darstellung, nämlich Reportage, Dokumentation, Film, Zeitung, Radio, Literatur und so weiter. Das heißt, das Zeitgenössische, die Zeitgenossenschaft als solche wird gewissermaßen da zum eigentlichen neuen Typus der Funktion von bildender Kunst, aber auch der anderen Künste gemacht. Das ist eine Diskussion, die sehr stark in den bildenden Künsten gerade geführt wird. Das wäre die dritte Urszene, die, glaube ich, für die gegenwärtige Debatte meines Erachtens sehr wichtig ist. Die vierte will ich nur ganz kurz andeuten, weil wir sonst zu viel Zeit verlieren, auch weil ich glaube, dass ihr euch schon ziemlich viel auch mit Adorno und solchen Sachen beschäftigt habt in den anderen Vorträgen, wenn ich das richtig gehört habe. Deswegen will ich nur andeuten, dass die vierte Urszene natürlich ganz wichtig ist und mir besonders am Herzen liegt, weil ich Adorno sozusagen ist für mich ein wichtiger Theoretiker ist. Wichtig ist an der vierten Urszene, dass sie sozusagen in gewisser Weise sehr stark eine Tendenz zur Verfallstheorie hat. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Theorie schon im Angesicht des immer noch gebrochenen Versprechens auf Emanzipation geschrieben wurde. Das heißt, sehr stark sozusagen negativistische Tendenzen hat. Das heißt, da ist schon der Glaube daran, dass diese Dinge gewissermaßen sozusagen selbst sowohl auf der politischen wie auf der kulturellen Ebene eingelöst werden könnten, diese sozusagen ersten beiden Urszenen sehr, sehr stark, sagen wir mal, zurückgenommen. Gleichzeitig ist es aber so, dass in Reihenform im Grunde genommen diese Axiomatik der Zweckfreiheit, der Interesselosigkeit und der Funktionslosigkeit von Adorno aufrechterhalten wird, aber sozusagen um den Preis, dass die Anschlüsse an die damalige Kunstproduktion oder auch an die gegenwärtige sozusagen immer schwerer fallen. Also steht sozusagen erratisch, steht diese Philosophie sozusagen in der Landschaft, hat aber nicht mehr so sehr starke Bezüge zu den, also das ist der Unterschied zu dem, was Adorno, was Rancière beschreibt, was in der späten 19. und frühen 20. Jahrhundert der Fall war. Da kann man sagen, gibt es eine Entsprechung von Theorie und künstlerischer Produktion. Bei Adorno ist es sozusagen schon eher eine fast schon Retro-Perspektive auf sozusagen bessere Zeiten in gewisser Weise. Wichtig ist aber, dass das Modell der bestimmten Negation der allgemeinen Funktionalisierungs- und Rechtfertigungszwänge und dass sozusagen ästhetische Erfahrung als diese radikale utopische, als dieses utopische Gegenmodell eines zweckfreien Verhaltens in einer falsch eingerichteten Gesellschaft aufrechterhalten wird, schon gewissermaßen sehr stark in so einer trotzigen Gegenposition, könnte man sagen. Und das will ich sozusagen nur ganz kurz noch in den Raum stellen. Das würde mehr sozusagen Zeit betrachten. Jetzt komme ich zum dritten Teil. nämlich der Frage, wie wir mit vor diesem Hintergrund gegenwärtige Tendenzen in diesem Komplex des Ästhetischen und des Politischen betrachten könnten. Und das heißt zur Frage, wie hängen Ästhetisierung von Politik und Politisierung von Kunst heute zusammen? Wie hängen sie sozusagen generell zusammen, aber wie hängen sie heute zusammen? Das eine betrifft gewissermaßen die real existierende Tendenz, wie sich politische Systeme, aber auch die sie beobachtenden politischen Theorien in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Und da, glaube ich, kann man ganz gut sehen, dass es insbesondere in bestimmten Theoriefamilien und in bestimmten auch real existierenden Tendenzen von sozialen Bewegungen eine leichte Tendenz gibt der Verschiebung des Schwerpunkts politischer Debatten auf das Diskursive und das Symbolische, also auf den Ausdruck von Unzufriedenheit und Protest. Und also sozusagen gegenüber vielleicht dem, was vielleicht eher traditionell man eher als die rechtstechnische oder materialistische Seite bezeichnen könnte. Und zum Zweiten, dass es sozusagen im Innenraum der bürgerlichen Öffentlichkeit, aber auch bei Künstlerinnen und Künstlern und im Bereich der Kunstkritik und des ganzen Museumswesens und der kulturellen Institutionen ein immer stärker wachsendes Bedürfnis nach einer gesellschaftlichen oder politischen Bedeutung von Kunst gibt. Ich habe das selber in meinem Buch 10 Thesen zu Kunst und Politik mal so genannt, dass ich gesagt habe, das Erstarken der kulturellen Linken ist ein Symptom der Schwäche der politischen Linken. Also dass es sozusagen eine Art Kompensationsprozess ist. Also wenn schon nicht in der sogenannten Real World, dann wenigstens sozusagen im Bereich des ideologischen, der ideologischen Staatsapparate, also der kulturellen Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit führen. Und da hat sich gewissermaßen seit einigen Jahrzehnten erfolgreich, haben sich die Künste sehr stark, das Theater, aber sehr, sehr stark auch die bildende Kunst angeboten, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und ich würde gewissermaßen diese Konfiguration, in der wir leben, die wir sehr stark sozusagen im Ausstellungswesen, aber auch in den Diskursen und in der Öffentlichkeit betrachten können, als kritisches Biedermeier bezeichnen. Und das heißt, in diesem Komplex geht es darum, dass wir eigentlich einen kritisch verkleideten sozialen Utilitarismus haben im Komplex der Funktionszuschreibung, wie beschreibt die Öffentlichkeit, wie beschreiben die Auftraggeberinnen und Auftraggeber, wie empfindet das Publikum das, was es meint, sehen zu wollen oder hören zu wollen im Bereich des Theaters, im Bereich der bildenden Kunst, im Bereich der Literatur. Dann glaube ich, kommt man ganz stark darum, dass es sich um kritische Auftragskunst handelt, also sozusagen Staatskunst im weitesten Sinne, die einen ganz bestimmten Bedarf an Erbaulichkeit, also sozusagen das bürgerliche Publikum möchte sozusagen belehrt werden, möchte erbaut werden, möchte bestätigt werden in moralischen Überzeugungen, in Empörungsbereitschaften aller Art und möchte insofern Bestätigung erfahren in einem bestimmten vorausgesetzten Kosmos an Einstellungsmustern und ideologischen Überzeugungen. Und insofern kann man sagen, dementsprechend alle möglichen Formen von kritischer Auftragskunst, von künstlerischer Forschung und Recherche und politischer Interventionen im Kunstsystem oder im Stadtraum, wären dann die neuen Formen des Ornamentalen. Also man könnte sagen, die Kritik ist sozusagen das Ornament in einer relativ stark entpolitisierten zeitgenössischen Epoche. Und der Witz daran ist eben, dass sozusagen, was da verlangt oder ersehnt wird, wenn das stimmt, was ich behaupte, also wo ich auch jetzt ja wahrscheinlich nicht der Einzige bin, der das behauptet, ich habe es relativ früh so behauptet, das ist schon 20 Jahre jetzt her eigentlich, und sind nämlich eindeutig kritische Bezüge zur Realität, das heißt, alles dasjenige, was sozusagen in Urszene 1 und 2, also im Komplex der Begründung dessen, was ästhetische Erfahrung sein kann, kommt da natürlich dann tendenziell nicht mehr vor, weil es da ja genau darum ging, dass es schillert, dass überhaupt nicht klar ist. Keine Rücksicht auf moralische, politische, ökonomische, ideologische oder andere sozusagen Bedürfnisse, die wir möglicherweise in der Welt, in unserer Subjekteigenschaft als Bürgerin und so weiter haben, ist ein relevantes, valables Argument für die Frage, was stelle ich da als Musikerin, Künstlerin, Theatermensch und so weiter. Ja? Das heißt, das wäre die Sehnsucht nach Eindeutigkeit und sozusagen nach dem, was Adorno als manifeste kritische Stellungnahme bezeichnet hat in der ästhetischen Theorie. Das wäre gewissermaßen das, was offensichtlich die zeitgenössische Gesellschaft sehr stark sich erwartet. Also diese Form von Belehrung, also im Grunde genommen ein sehr stark pädagogisches Staatsprogramm. Und insofern könnte man sagen, das sind neue ideologische Staatsapparate und die kritische Staatskunst als Dekor vor der Entdemokratisierung und Entpolitisierung der Politik errichten. Und man könnte auch sagen, dass das eine Art kritische, sozusagen die Inszenierung einer kritischen Öffentlichkeit als Gegengewicht zu den affirmativen Formen der Populärkultur darstellt. Also wir differenzieren gewissermaßen die Kultur aus und sagen, es gibt auf der einen Seite sozusagen den linken Flügel, den wir jetzt hier inszenieren oder darstellen oder performen. Dann gibt es den rechten Flügel, der ist derjenige, der wirtschaftlich sozusagen funktioniert und der nicht staatlich bezuschusst werden muss und so weiter. Oder kaum, das war, sagen wir mal, vor der Seuche nicht staatlich relevant bezuschusst werden musste. Und insofern ist interessant am aktuellen Kulturbetrieb, dass das ja mittlerweile schon eine klassische Trope geworden ist, wie fadenscheinig oder leichtgläubig manches davon ist, was man an mehreren Dingen ablesen kann. Zum Beispiel viele der Romane von, man kann gegen ihn sagen, wie er will, aber er ist trotzdem teilweise ein guter Diagnostiker, Michel Houellebecq. Da häufen sich in jedem zweiten oder dritten Buch, geht es zentral um eine Satire auf den zeitgenössischen Kunstbetrieb im Grunde genommen. Dann, wenn man schaut, solche Filme wie The Square oder so etwas, wo man sein kann, auch da ist es in der Populärkultur angekommen, wie stark im Grunde genommen das schon so eine Art Running Gag ist, die Leichtgläubigkeit des bürgerlichen Publikums, was sich sehnt nach Regelverletzung, Tabubruch und so weiter, was jetzt vielleicht der Film The Square am plakativsten aufführt, diese Sehnsucht danach und dass dann danach aber natürlich Panik ausbricht, wenn es mal wirklich einer macht. Und das Letzte, es wurde vorhin schon einleitend sozusagen ja bemerkt, ist vielleicht die klassisch gewordene Documenta 15, die als Messe sozialer Bewegungen im Grunde genommen inszeniert wurde und nicht als Kunstausstellung. Ja? Also das insofern wäre vielleicht der Abschluss einer sehr, sehr langen Geschichte, wo man jetzt sagen könnte, vielleicht ist das schon das Ende einer Epoche gewesen, wo möglicherweise jetzt schon wieder nochmal was Neues kommt. Da wird man abwarten müssen, wie das, was da in der Zukunft geschieht. Also das ist der erste Punkt, den ich an diesem Aspekt Ästhetisierung, Politisierung der Kunst im aktuellen Komplex für wichtig halte, dass es diese Form von kritischem Biedermeier gibt mit Belehrungsfunktionen und utilitaristischen Erziehungsfunktionen. Und das Zweite wäre vielleicht das, was daran ökonomisch relevant ist und was etwas mit den herrschenden Produktionsverhältnissen in der Kultur zusammenhängt. Weil Politisierung der Kunst wäre sozusagen eine Form der Heteronomie der Kunst, also wo man alle die Teile der Errungenschaften des Autonomen oder des Zweckfreien aufgibt. Und das Zweite wäre sozusagen der ökonomische Punkt. Nämlich, dass man sagen könnte, gerade angesichts von wachsenden, sozusagen schwierigen Marktbedingungen in fast allen kulturellen Märkten, könnte man sagen, es gibt einen Zwang, während ja gewissermaßen der ästhetische Bereich gemäß Urszene 1 und 2 der Bereich des nicht rechtfertigungsbedürftigen par excellence ist, könnte man sagen, wachsen die Zwänge zur Selbstrechtfertigung der kulturellen Spielerinnen und Spielern im gesellschaftlichen Feld ins Unermessliche im heutigen Komplex. Einfach weil die Konkurrenzbedingungen so hart geworden sind, dass immer mehr Spielerinnen und Spieler gibt, immer mehr ein Überangebot und sozusagen eine Unternachfrage seitens der gesellschaftlichen Kulturinstitutionen, gibt es sozusagen ein Gerangel darum, welche Position jetzt sozusagen als valable, interessante, relevante erscheinen darf. Und da könnte es sein, dass sozusagen Politisierung deswegen der Megatrend geworden ist, weil es die einfachste Art war, sozusagen eine künstlerische Position zu rechtfertigen. Das wäre also eine mögliche Antwort auf die Frage, warum oder inwiefern spielt die zunehmende Proletarisierung und Prekarisierung der Künstlerinnen und intellektuellen Arbeiterinnen dieser Entwicklung der Politisierung der Kunst in die Hände. Die These hier wäre also, dass kritische Inhalte und Ideologien in der Kultur die Funktion haben, die affirmativen und unkritisch hingenommenen kulturellen Produktionsverhältnisse zu überlagern oder zu verdecken. Das heißt, dauernd macht man zum Beispiel die Erfahrung, wir sind eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen, Theaterstücken, Kunstausstellungen, Diskussionsveranstaltungen, wo das allgemeine Elend von prekären Existenzen von intellektuellen Arbeiterinnen und Arbeitern besungen wird. Und wenn man dann mal genauer hinschaut, unter welchen Bedingungen wiederum diese Veranstaltung, dieses Ausstellungsformat oder dieses Stück aufgeführt wurde, dann wird man sozusagen mit der erschütternden Realität von bestialischen Formen von Ungleichheit und Ausbeutung konfrontiert. Das heißt, wir haben eine Art strukturelle Heuchelei in diesen sozusagen in diesen avancierten kulturellen Produktionsverhältnissen immer schon eingebaut, dass wir im Grunde genommen sehr stark uns mit dieser Außendarstellung von Credibility und Kritikfähigkeit und so weiter beschäftigen. Aber im Grunde genommen ist wie so eine Art, bis vor kurzem, das hat sich, glaube ich, jetzt geändert, vielleicht seit 1, 2, 3 Jahren, aber bis vor kurzem sozusagen mit einem erschütternden Schweigen der Spielerinnen und Spieler in diesem System über die herrschenden Produktionsbedingungen. Das heißt, da könnte man jetzt sagen, das hat etwas mit der Kultur der Projektförderung zu tun. Das heißt, mit einer ökonomischen Krise, also mit der Massenprekarität von Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeitern. Das betrifft alle Künstlerinnen und Künstler genauso wie alle Journalistinnen und Journalisten, auch alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das heißt, die ganze Kultur der Projektförderung und des sozusagen dessen, was daran Märkte sind und dessen, was daran Staatsförderung ist, ist komplett durchsetzt von sozusagen Rechtfertigungszwängen, wo es eine gewisse Tendenz dafür gibt, diejenigen Beiträge eher zu favorisieren, die natürlich in ein bestimmtes Format hineinpassen, die eine bestimmte Erwartungshaltung bedienen, die eine bestimmte Form von Erbaulichkeit mit sich herumtragen. Und je länger man im Geschäft ist, desto mehr weiß man, dass wenn man natürlich irgendwie, jeder von Ihnen, der mal so eine zünftige Antragsprosa gelesen hat, egal ob jetzt im Bereich der bildenden Kunst oder im Bereich der Wissenschaft, muss sich natürlich, kämpft sofort mit dem Brechreiz, weil er weiß, dass es gibt nichts Verlogeneres als solche Texte, aber alle müssen sie natürlich schreiben oder alle glauben, sie schreiben zu müssen. Und daran haben sich offensichtlich die meisten Spielerinnen und Spieler in diesem System gewohnt. Das heißt, da haben wir es mit der kuriosen Situation zu tun, dass wir eine überwältigend große Macht der kulturellen Institutionen, also der Antragsbewilligungsinstanzen handeln, die man wiederum inhaltlich in den Projekten aufs Schärfste kritisiert. Also das wäre sozusagen die Paradekunst der Heuchelei. Wir beschimpfen sozusagen die Institution, die mir das Geld bewilligt und die mich sozusagen ökonomisch malträtieren kann. Aber sozusagen ich erhalte gewissermaßen im Tausch die Erlaubnis, mich so richtig mal so zünftig austoben zu können. Das ist jetzt gewissermaßen schon in Endlosschleife. Seit einigen Jahrzehnten wird das betrieben. In diesen Formaten wird wiederum der Zwang zu einer politischen oder sozialen Nützlichkeit sehr stark prämiert. Das heißt, diejenigen Projekte oder Beiträge oder Vorschläge, die eher versprechen, die ihn sozusagen in irgendeine Form von gesellschaftlich rechtfertigungswürdiger Formulierung hineinpassen, haben eher eine Chance auf Förderung als irgendwelche anderen, die sozusagen viel zu esoterisch, viel zu unverständlich, viel zu geheimnisvoll, viel zu sperrig und so weiter daherkommen. Und was dadurch natürlich winkt, und man könnte sagen, das wäre dann eine Krisensymptomatik, dass über die Politisierung meiner Arbeit als Künstlerin, Schriftstellerin, Wissenschaftler und so weiter, versuche ich meine Existenz, die ja eigentlich sozusagen ich als autonom ursprünglich konfiguriert habe, weil nur deswegen habe ich mich ursprünglich mal dafür entschieden, möglicherweise, weil es eben eine Aussparung gegenüber den sonst herrschenden Rechtfertigungs- und Verwertungszwängen war. Aber durch die Hintertür kommen jetzt sozusagen die gleichen Zwänge zur Verwertung und in Wertsetzung und Zurichtung rein. Und jetzt suche ich sozusagen nach einer Rechtfertigung für meine Existenz, weil ich eben ahne, dass ich sozusagen überflüssig bin, austauschbar bin im Meer der allgemeinen harten Konkurrenz. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor gewesen für diesen Triumph einer bestimmten Form von Politisierung der Kunstproduktion in der aktuellen Gesellschaft. Und das ist insofern natürlich ein spannender Punkt, die Frage, wie sowas weitergehen kann, wenn so etwas im Grunde genommen vielleicht stärker ins Bewusstsein rückt, wie ich glaube, dass es eben seit der Pandemie der Fall ist, dass es sozusagen immer stärkere Diskussionen gibt in diesem Komplex. Und auch erste interessante Symptome. Und die Frage ist also, Da wäre die These, Kritik oder politische Bedeutung dient als Schleier über affirmativen Produktionsbedingungen. Und das betrifft sozusagen sämtliche kulturellen Professionen und Disziplinen. Wie ich angedeutet habe, gibt es, glaube ich, in sehr vielen Bereichen, das ist in der Wissenschaft so, in der bildenden Kunst gibt es sehr interessante Diskussionen über, es gibt eine Politisierung des Mittelbaus in der Wissenschaft, es gibt eine Politisierung, eine dezente im Bereich der bildenden Kunst, Ausstellungshonorare für Künstlerinnen und Künstler, also alles Dinge, die noch vor 5 Jahren keiner verstanden hätte, warum man über sowas überhaupt reden sollte, sind jetzt mittlerweile liegen auf dem Tisch. Insofern sind da bestimmte Dinge in Bewegung, nur die Frage ist, wie viel bewegt sich da? Die abschließende Frage ist natürlich eben wie immer, was tun und wie kommt man aus diesem Interregnum heraus? Das ist ja so ein schöner Begriff von Gramsci, der so sehr in Mode gekommen ist, von Nancy Fraser vor allem in die Debatte geworfen. Also wenn das Alte nicht sterben kann und das Neue noch nicht geboren wurde oder werden kann, ja, das heißt, es gibt irgendwie so ein Stocken, wir wissen unheimlich gut Bescheid, wir können alle diese Krisensymptome beschreiben und es sind sozusagen morbid Symptoms, ja, sind so kränkliche Erscheinungen. Und uns ist aber allen noch nicht so richtig klar, wie man da jetzt sozusagen rauskommt, außer indem man es nochmal beschreibt und sozusagen das Ganze noch plausibler macht und nochmal sozusagen die Einsätze schärft. Eine These in diesem Zusammenhang, die ich aufstellen möchte, auch im Rückgriff auf das, was ich anfangs ausgedrückt habe, man kann gesellschaftliche Entwicklungen wie die Ästhetisierung der Politik und die Politisierung der Kunst letztlich nur dann substanziell kritisieren, wenn man eben einen klaren normativen Maßstab zugrunde legt. Das heißt, einen emphatischen Begriff der Autonomie von demokratischer Politik ebenso wie von ästhetischer Erfahrung oder wissenschaftlicher Produktion oder anderen Formen von künstlerischer Produktion. Und das wäre vielleicht die eine Sache. Das heißt, das betrifft sehr stark die Frage, wie diskutieren wir und welche Begriffe oder normativen Erwartungen benutzen wir in einer historischen Situation, um eine Urszene vielleicht nochmal aufzuführen in neuen historischen Konstellationen und um sozusagen die Rollen zu vergeben. Also wer spielt den Kant, wer spielt den Schiller, wer spielt den Marx, wer spielt den Adorno, wer spielt den Benjamin, in welchem historischen Moment? Und welche Positionen stecken dann letztlich dahinter sozusagen zum Beispiel der Flagge Politisierung der Kunst oder eben der Kritik an der Politisierung der Kunst? Und es wird dann dabei gehen, wenn man diese Diskussion führt, eben diesen Widerspruch, den ich anfangs angedeutet habe, nämlich von ästhetischer Kritik und Affirmation in eine neue Form zu bringen, anstatt ihn, wie ich glaube, was die meisten insgeheim vorhaben, aufzulösen. Und diese Frage, was tun und wie man aus diesem Interregnum herauskommt, ist natürlich insofern die schwierige, weil es hat einerseits was mit diesen Diskursen zu tun, die wir sozusagen benutzen. Auf der anderen Seite hat es sehr stark mit unserer Praxis zu tun, auch mit unserer politischen Praxis. Da möchte ich gleich noch was dazu sagen. Und wichtig ist eben sozusagen beides zu betrachten und es ist nicht unbedingt dasselbe. Das heißt, ich bin eben nicht unbedingt derselbe oder dieselbe als derjenige, der sozusagen ein theoretisches Pamphlet schreibt oder sozusagen eine Urszene nochmal neu aufführt. Bin ich nicht derselbe wie die Schriftstellerin, die ein Werk verfasst und ich bin nicht derselbe, wenn ich dann Aktivist bin und mich innerhalb eines bestimmten Bereiches sozusagen stark mache für bestimmte konkrete materielle Verbesserungen. Persönlicher, allgemeiner, mikropolitischer Art. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte sozusagen. Können wir sozusagen interessante Rollendifferenzierungen sozusagen vornehmen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, wo, glaube ich, wir sehr stark mit Identitätszwängen, sozusagen Einheitlichkeitszwängen von ideologischen Apparaturen und Persönlichkeiten operiert haben. Das war wahrscheinlich eine der größten Blockierungen. Für den Komplex der Ästhetik glaube ich, dass es aber wichtig ist, gewissermaßen, da wäre mein Plädoyer, an Urszene 1 und 2 anzuknüpfen und eben das Postulat der Autonomie radikal anzuschärfen heute. Das heißt, das wäre dann der Slogan, die Rechtfertigung unter allen Umständen verweigern. Das wäre sozusagen die Negativregel, in der natürlich sehr, sehr viele positive Bezüge auf die ursprünglichen emphatischen Wahrheiten ästhetischer Erfahrung drin stecken. Das heißt, uns auch von der politisch-kritischen Indienstnahme unserer eigenen Arbeit der Diskurse, der Kunstwerke, der Theorieproduktion und so weiter befreien. Also die Rechtfertigung verweigern. Und dazu gehört zum, meines Erachtens auch die Funktion der Funktionslosigkeit, nämlich das Interesse der Interesselosigkeit. Also das ist die Frage eben, was ist das für ein Interesse? Also das eine ist ja zu sagen, wie Kant oder Adorno, ich definiere das jetzt negativ, was das ist. Ja? Interesselosigkeit oder Adorno Funktionslosigkeit. Aber sich nochmal genauer fragen, was ist die Funktion der Funktionslosigkeit? Was ist das Interesse? Was ist das für ein Interesse eigentlich? Weil die Negierung, die Negation ist nur die eine Seite, das andere ist aber die Frage, was wird dadurch affirmiert, was wird dadurch bejaht in der Interesselosigkeit und in der Funktionslosigkeit. Nämlich, und damit zu fragen nach den jeweiligen subjektiven Bedürfnissen und Interessen der Subjekte, die eben nicht aufgehen in ihren gesellschaftskritischen politischen Haltungen oder Ideologien oder Stellungnahmen aller Art, sondern teilweise quer dazustehen, möglicherweise nicht entgegengesetzt, aber quer dazustehen. Daraus folgt, ich habe das vorhin schon angedeutet, das ganze segelt für mich unter der Flagge deswegen der Utopie der Nicht-Identität, dass es sozusagen eine Aufspaltung von Aufgaben gibt. Das Wichtigste scheint mir zu sein, das wäre der politische Anteil dabei, die Politisierung kultureller Produktionsverhältnisse, das wäre sozusagen die staatsbürgerliche Rolle von mir als intellektuelle Figur, als künstlerische Figur in allen möglichen Stationen. Das heißt, intellektuelle und künstlerische Arbeiten im Rahmen ihrer massenhaften Proletarisierung kämpfen darum, sozusagen um einen neuen Gesellschaftsvertrag, um eine neue Wertschätzung, um eine neue Form der Bewertung, neue Form von Honorierung, neue Form von Tarifsystemen, Alterssicherungssystemen und so weiter. Also alles Dinge, die sozusagen sich seit der Pandemie, aber sozusagen jetzt auch im Nachklang gewissermaßen herauskristallisieren, als sozusagen, man könnte sagen, standespolitisches Interesse von all denjenigen Menschen, die sich im Grunde genommen in diesem ganzen Komplex der kulturellen Arbeit betätigen. Das heißt, das würde sagen, dass ich die politische, dass ich als Schriftstellerin, als Theoretiker und so weiter meine politische Energie eben nicht mehr nach außen, wie es mir eigentlich bisher angesonnen wird von der Gesellschaft, nach außen auf das Elend der Welt, auf wo die anderen alle leiden und so weiter, nicht ausschließlich oder primär darauf richte, nicht, dass ich sagen würde, das interessiert mich nicht, sondern ich würde sagen, ebenso wichtig ist eben die politische Energie auf die eigenen Arbeitsbedingungen zu richten und zu sagen, na Moment mal, es ist ja eigentlich sozusagen, hier fängt ja, ist vielleicht der eigentlich interessante politische Schauplatz in meinem Universitätsdepartment. Wie werden da die Lehraufträge vergeben? Was sind das für Vergütungen? Ich bin immer wieder entsetzt, wie wenig Leute zum Beispiel an meiner Universität. Ich habe das Gefühl, ich bin immer der Einzige, der diese ganzen Sachen anspricht und bin vollkommen erschüttert, wie erfolgreich ich teilweise bin, weil einfach nur die anderen es nicht als Teil ihrer Arbeit, als Teil ihrer intellektuellen Arbeit ansehen, diesen Teil ihrer Arbeit sozusagen zu inkorporieren. Ja? Also insofern würde ich sagen, die politische Energie sozusagen nach innen auf die eigenen Arbeitsbedingungen zu richten, das wäre der Punkt 1. Also das wäre der eine Teil der Aufgabe oder die eine Richtung im Hinblick auf neue Normsetzungen. Der zweite, der damit zusammenhängt oder der dem entspricht, Widerstand gegen politische Indienstnahmen und eben sozusagen, das widerspricht sich nicht dafür. Also sozusagen, das wäre ja die Außenperspektive, sondern wir müssen sozusagen zusammen für bessere soziale Absicherungen und Honorare kämpfen. Und dadurch Eingeständnis, und das ist sozusagen der wichtige Punkt, wo wir von dem hohen Ross natürlich alle als intellektuelle Arbeiterinnen und Arbeiter herabsteigen müssen, vom hohen Ross der Fiktion der Autonomie. Das heißt, wir müssen die materiellen Abhängigkeiten, in denen wir stecken, sozusagen stärker beleuchten und ehrlicher damit umgehen, wie sozusagen, wie schwach diese Position, wie entsetzlich schwach sie ist, wie stark sie abhängig ist von allen möglichen Formen von Autorisierung, von Zuspruch, von Care-Arbeit und so weiter. Das wäre der eine Teil. Der zweite Teil, von dem der sozusagen die eine Hälfte ist, ist aber genau umgekehrt. Nämlich das ist das Insistieren nicht auf der Abhängigkeit und auf der Schwäche, sondern das ist das Insistieren auf radikale Autonomie und souveräne Erfahrung, also die Behauptung der Unabhängigkeit. Und das ist eben kein Widerspruch. Das eine ist sozusagen die materielle, existenzielle, soziale Situation, ein bestimmter Rollenkomplex. Und der andere betrifft aber gewissermaßen die geistigen, sinnlichen Erfahrungsweisen, in denen ich genau umgekehrt die Unabhängigkeit behaupten muss, dessen, was ich als sozusagen intellektuelles, künstlerisches Subjekt so mache und wofür ich mich so interessiere und warum ich mich dafür interessiere und dass ich eben sozusagen mich weigere, mich sozusagen auf irgendeine Weise zu rechtfertigen. Weil nämlich die Behauptung von Unabhängigkeit oder Zweckfreiheit eben der Inbegriff freier, interesseloser Erfahrungen ist und eben der Widerstand gegen alle Formen der Indienstnahme der eigenen Arbeit und des eigenen Lebens. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, und damit möchte ich schließen mit diesem Gedanken, dass gewissermaßen eine wichtige Lektion oder eine gewisse wichtige Praxis, die man einüben lernen muss, meines Erachtens, und wo ich glaube, dass viele auch schon damit begonnen haben, ist sozusagen die Diskontinuität und den Widerspruch zwischen diesen beiden Seiten, also die Durchdeklinierung oder der Kampf, der politische Kampf im Komplex von Schwäche und Abhängigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen vollkommen aberwitzige, übergeschnappte Autonomiebehauptungen, Freiheits- und Unabhängigkeitsbehauptungen, für die es überhaupt keinen Grund gibt, die in keiner sozialen Position, in keiner einzigen Rolle, nicht in meiner Profession, die mir sozusagen eine reine selbstermächtigte Funktion, die ich eben ausübe. Und diese beiden Dinge passen eben eigentlich nicht zusammen, aber das ist gewissermaßen der Witz an der, meines Erachtens, an dem, was man jetzt im guten Sinne als die moderne, emanzipatorische Konstruktion beschreiben könnte. Und damit möchte ich übergeben, nicht an die Diskussion, weil wir eine Pause jetzt machen, aber hinterher sprechen wir noch, oder? Okay. Okay, dann 10 Minuten Trinkpause oder so, ja? Danke.